Abschnitt 5 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Buch, drittes Kapitel. Ideen, Schlussvermögen und Einbildungskraft der Massen. Paragraph 1. Die Ideen der Masse. In meiner früheren Arbeit, wo ich die Bedeutung der Ideen für die Entwicklung der Völker untersuchte, habe ich gezeigt, dass jede Zivilisation sich aus einer geringen Anzahl selten erneuter Grundideen herleitet. Ich habe dort dargetan, wie diese Ideen sich in der Massenseele ausbreiten, mit welcher Schwierigkeit sie in sie eindringen und welche Macht sie hierauf gewinnen. Wir sahen schließlich, wie die großen historischen Erschütterungen meistens aus der Veränderung dieser Grundideen entspringen. Da ich diesen Gegenstand hinlänglich behandelt habe, so werde ich hier nicht auf ihn zurückkommen und ich will mich darauf beschränken, einiges betreffs der den Massen zugänglichen Ideen und der Formen, in welchen sie dieselben erfassen, zu sagen. Man kann sie in zwei Klassen einteilen. Zu der einen zählen wir die unter dem Einflusse des Augenblickes entstandenen, zufälligen und flüchtigen Ideen, zum Beispiel die Vorliebe für eine Person oder eine Lehre, zu anderen die Grundideen, denen das Milieu, die Vererbung, der Glaube eine sehr große Stabilität verleihen, wie zum Beispiel die religiösen Glaubenssätze von ehemals, die demokratischen und sozialen Ideen von heute. Man kann sich die Grundideen als die Wassermasse eines langsam dahinströmenden Flusses, die flüchtigen Ideen als die kleinen, immer wechselnden Wellen vorstellen, welche seine Oberfläche erregen und, wiewohl ohne wirkliche Bedeutung, sichtbarer sind als der Flusslauf selbst. In der Gegenwart geraten die großen Fundamentalideen, von denen unsere Väter lebten, immer mehr ins Wanken. Sie haben alle Festigkeit eingebüßt und zugleich zeigen sich die auf ihnen beruhenden Institutionen völlig erschüttert. Täglich bilden sich viele jener kleinen Ideen, von denen ich eben sprach, nur wenige von ihnen aber scheinen zu wachsen und einen überwiegenden Einfluss gewinnen zu wollen. Welche Art auch die den Massen suggerierten Ideen sein mögen, sie können nur zur Herrschaft gelangen, wenn sie eine ganz bestimmte und einfache Gestalt annehmen. Sie stellen sich dann als Bilder dar und sind den Massen nur in dieser Form zugänglich. Diese Gedankenbilder sind miteinander durch kein logisches Band der Analogie oder Sukzession verbunden. Sie können einander vertreten, wie die Gläser einer Laterna Magica, die der Experimentator der Schachtel, in der sie übereinander gelagert waren, entnimmt. Aus diesem Grunde kann man bei den Massen die entgegengesetzten Ideen nebeneinander sich erhalten sehen. Wie es der Augenblick mit sich bringt, ist die Masse dem Einflusse einer der verschiedenen in ihrem Intellekt aufgespeicherten Ideen ausgesetzt und kann demzufolge die verschiedenartigsten Handlungen begehen. Ihr völliger Mangel an kritischem Geist lässt sie die Widersprüche nicht gewahren. Das ist aber kein den Massen ausschließlich eigenes Phänomen. Es findet sich auch bei vielen isolierten Individuen. Nicht bloß beim primitiven Menschen, sondern auch bei allen, die durch eine Seite ihres Geistes, wie etwa die Anhänger eines starken religiösen Glaubens, den Primitiven sich nähern. Ich habe es in erstaunlichem Maße bei gelehrten Hindus, die an europäischen Universitäten studierten und promovierten, konstatiert. Auf der festen Grundlage ihrer ererbten religiösen oder sozialen Ideen hatte sich, ohne dieselben zu stören, ein Grundstock abendländischer Ideen ohne Verwandtschaft mit jenen aufgeschichtet. Je nach den Zufälligkeiten des Augenblicks kamen bald die einen, bald die anderen, samt ihrem besonderen Gefolge von Handlungen oder Reden zum Vorschein, und dasselbe Individuum bot so die offenbarsten Widersprüche dar, Widersprüche mehr scheinbarer als wirkliche Art freilich, denn bloß die ererbten Ideen sind mächtig genug, um beim isolierten Individuum Motive des Verhaltens zu werden. Nur dann, wenn der Mensch infolge von Kreuzungen sich zwischen den Einflüssen verschiedener Erbschaften befindet, können seine Handlungen wirklich von einem Augenblick zum anderen sich völlig widersprechen. Es hat keinen Zweck, hier bei diesen Erscheinungen zu verweilen, so groß auch ihre psychologische Bedeutung ist. Es bedarf meiner Meinung nach wenigstens 10-jähriges Reisen und Beobachten zu ihrem Verständnis. Da die Ideen den Massen nur in sehr einfacher Gestalt zugänglich sind, So müssen sie, um populär zu werden, oft völlig sich umformen. Besonders bei etwas höheren philosophischen oder wissenschaftlichen Ideen lässt sich dies Maß von Modifikationen ersehen, deren sie bedürfen, um von Schichte zu Schichte bis zum Niveau der Massen herunterzusteigen. Diese Modifikationen sind abhängig von der Art der Masse oder der Rasse, der sie angehört, aber stets bestehen sie in Verringerungen und Vereinfachungen. Daher gibt es für den sozialen Gesichtspunkt in Wahrheit keine Hierarchie der Ideen, das heißt mehr oder weniger hohe Ideen. Schon dadurch, dass eine Idee zu den Massen gelangt und hier zu wirken vermag, ist sie, mag sie ursprünglich noch so groß und wahr gewesen sein, beinahe alles dessen beraubt, was ihre Größe und Erhabenheit ausmacht. Übrigens ist, vom sozialen Gesichtspunkt betrachtet, der hierarchische Wert einer Idee bedeutungslos. Was zu beachten ist, sind die von ihr erzeugten Wirkungen. Die christlichen Ideen des Mittelalters, die demokratischen Ideen des 18. Jahrhunderts, die sozialen Ideen der Gegenwart sind gewiss nicht besonders groß. Man kann sie in philosophischer Beziehung nur als ziemlich armselige Irrtümer betrachten. Und doch besaßen und werden sie eine ungeheure Bedeutung besitzen. Und lange werden sie zu den wesentlichsten Faktoren des Verhaltens der Staaten zählen. Auch nach ihren Umformungen, durch die sie den Massen zugänglich wird, wirkt die Idee erst, wenn sie, auf einem noch zu untersuchenden Wege, in das Unbewusste gedrungen und zu einem Gefühle geworden ist, was stets lange Zeit braucht. Man darf in der Tat nicht glauben, eine Idee könne bloß durch den Beweis ihrer Richtigkeit selbst auch nur bei den Gebildeten ihre Wirkungen erzielen. Wir überzeugen uns davon, sobald wir sehen, wie wenig Einfluss eine noch so klare Beweisführung auf die Mehrzahl der Menschen hat. Ein unterrichteter Zuhörer wird die Evidenz des Beweises, wenn sie am Tage liegt, anerkennen. Aber das Unbewusste in ihm wird ihn bald zu seinen ursprünglichen Anschauungen zurückbringen. Nach Verlauf einiger Tage wird er uns seine alten Argumente mit genau denselben Worten vorbringen. Er befindet sich tatsächlich unter dem Einflusse älterer Ideen, die gefühlsmäßig geworden sind. Sie sind es, die auf die tiefliegenden Motive unseres Handels und Sprechens einwirken. Bei den Massen kann es sich nicht anders verhalten. Ist aber eine Idee auf diesem oder jenem Wege endlich in die Massenseele eingedrungen, dann besitzt sie eine unwiderstehliche Macht und entfaltet eine ganze Reihe von Wirkungen, die man über sich ergehen lassen muss. Die philosophischen Ideen, welche zur Französischen Revolution geführt haben, brauchten fast ein Jahrhundert, um in der Massenseele Wurzel zu fassen. Ihre unwiderstehliche Gewalt, die sie hernach erlangten, ist bekannt. Der Ansturm eines ganzen Volkes zur Eroberung der sozialen Gleichheit, zur Verwirklichung abstrakter Rechte und idealer Freiheiten erschütterte alle Throne und erregte in der abendländischen Welt einen völligen Umsturz. 20 Jahre lang fielen die Völker übereinander her und Europa erlebte Hekatomben, die Genghis Khan und Tamerlan erschreckt hätten. Nie sah die Welt in solchem Maße, was die Entfesselung einer Idee zu leisten vermag. Die Ideen brauchen lange Zeit, um in der Massenseele Fuß zu fassen, aber ebenso lang währt es, bis sie aus dieser schwinden. Die Massen sind daher hinsichtlich der Ideen stets mehrere Generationen hinter der Wissenschaft und Philosophie zurück. Alle Staatsmänner wissen heute wohl, wie viel Irrtum in den von mir angeführten Ideen steckt, da aber deren Einfluss noch sehr groß ist, so sind sie genötigt, nach Grundsätzen zu regieren, an deren Wahrheit sie nicht mehr glauben. Paragraph 2. Die Schlüsse der Massen. Dass die Massen keine Schlüsse ziehen und Schlussfolgerungen nicht zugänglich seien, kann man nicht eigentlich sagen. Aber die von ihnen verwendeten Argumente und jene, die auf sie zu wirken vermögen, sind in logischer Beziehung so untergeordneter Art, dass man sie nur per analogiam als Schlüsse qualifizieren darf. Wie die höheren Schlüsse, so beruhen auch die niederen Schlussfolgerungen der Massen auf Assoziationen. Aber die von den Massen assoziierten Gedanken lassen kein anderes Band als das der Analogie oder der Sukzession erkennen. Sie verketten sich wie jene des Eskimos, der aus Erfahrung weiß, dass das Eis, ein durchsichtiger Körper, im Munde schmilzt und daraus schließt, das Glas, ebenfalls ein durchsichtiger Gegenstand, müsse auch im Munde schmelzen. Oder wie jene des Willen, der sich einbildet, wenn er das Herz eines tapferen Feindes verzehre, erwerbe er dessen Tapferkeit. oder auch jenen des Arbeiters, der von seinem Chef ausgebeutet wurde und nun ohne weiteres schließt, alle Unternehmer seien Ausbeuter. Assoziationen zwischen ganz unähnlichen Dingen mit nur oberflächlichen Beziehungen und eilfertige Verallgemeinerung von Einzelfällen, das sind die Merkmale des Massendenkens. Schlussfolgerungen solcher Art sind es, was ihnen durch jene dargeboten wird, die sie zu behandeln wissen. Es sind doch die einzigen, die auf sie Einfluss haben können. Eine logische Schlusskette ist den Massen gänzlich unbegreiflich und deshalb darf man behaupten, dass sie nicht oder falsch schließen und durch Logik nicht zu beeinflussen sind. Oft staunen wir bei der Lektüre über die Schwäche gewisser Reden, die gleichwohl auf die Massen, vor denen sie gehalten wurden, einen ungeheuren Eindruck gemacht haben. Aber man vergisst, dass sie dazu bestimmt waren, Mengen hinzureißen, nicht aber von Philosophen gelesen zu werden. Der Redner, der mit der Masse in innigem Kontakte steht, weiß die Bilder hervorzurufen, durch die sie verführt werden. Gelingt ihm dies, so ist sein Ziel erreicht, und 20 Bände Reden wiegen die paar Phrasen nicht auf, die in das zu besiegende Gehirn eindrangen. Es ist überflüssig zu bemerken, dass die Unfähigkeit der Massen zum richtigen Schließen sie jeglicher Spur kritischen Geistes beraubt, so dass sie nicht imstande sind, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden und irgendetwas scharf zu beurteilen. Die von den Massen angenommenen Urteile sind nur eingeflößte, niemals geprüfte Urteile. In dieser Beziehung erheben sich sehr viele Menschen nicht über die Masse. Die Leichtigkeit, mit der gewisse Meinungen allgemein werden, hängt vor allem mit der Unfähigkeit der meisten Menschen zusammen, sich aufgrund ihrer eigenen Schlüsse eine besondere Meinung zu bilden. Paragraph 3. Die Einbildungskraft der Massen. Wie bei allen Wesen, bei denen das logische Denken nicht ins Spiel kommt, ist die Einbildungskraft der Massen sehr mächtig, sehr wirksam und lebhaft erregbar. Die durch eine Person, ein Ereignis, einen Unglücksfall in ihnen ausgelösten Vorstellungsbilder besitzen beinahe die Lebhaftigkeit der wirklichen Gegenstände. Ein wenig gleichen die Massen dem Schläfer, dessen zeitweilig aufgehobenes Denken in seinem Bewusstsein Bilder entstehen lässt, die äußerst intensiv sind, sich aber schnell verflüchtigen würden, könnten sie ins Licht der Reflexion fallen. Die Massen, die weder der Reflexion noch des logischen Denkens fähig sind, kennen das Unwahrscheinliche nicht. Nun sind aber gerade die unwahrscheinlichsten Dinge in der Regel die am meisten auffallenden. Daher werden die Massen stets durch die wunderbaren und legendären Seiten der Ereignisse am stärksten ergriffen. Bei der Analyse einer Zivilisation findet man, das Wunderbare und Sagenhafte ist in Wirklichkeit die ganze Stütze derselben. In der Geschichte hat der Schein allezeit eine größere Rolle als die Wirklichkeit gespielt. Das Irreale hat stets den Vorrang vor dem Realen. Die Massen können nur in Bildern denken und lassen sich nur durch Bilder beeinflussen. Bloß diese schrecken oder verführen sie und werden zu Motiven ihres Handelns. So haben denn auch die Theatervorstellungen, die das Bild in klarster Sichtbarkeit geben, auf die Massen stets einen ungeheuren Einfluss. Brot und Spiele bildeten dereinst für den römischen Plebs das Glücksideal, über das nichts ging, und dieses Ideal hat sich im Laufe der Zeiten wenig geändert. Durch nichts wird die Fantasie der Massen aller Art so stark erregt als durch Theatervorstellungen. Die ganze Versammlung empfindet gleichzeitig dieselben Gefühle. Und wenn sich diese nicht sofort in Handlungen umsetzen, so geschieht das eben nur, weil auch der unverständlichste Zuschauer nicht im Zweifel sein kann, dass er das Opfer einer Illusion ist und dass er über Abenteuer, die nur in der Fantasie bestehen, gelacht oder geweint hat. Oft aber sind die durch die Bilder ausgelösten Gefühle so stark, dass sie, gleich den gewöhnlichen Suggestionen, die Tendenz zur Umsetzung in Handlungen aufweisen. Wiederholt wurde die Geschichte von jenem Volkstheater erzählt, welches nur Trauerspiele aufführte und den Schauspieler, der die Rolle des Verräters innehatte, nach Vorstellungsschluss beschützen musste, um ihn den Angriffen der über die, wenn auch nur imaginären, Verbrechen dieses Verräters empörten Zuschauer zu entziehen. Es ist das meiner Meinung nach eines der markantesten Beispiele für den geistigen Zustand der Massen und besonders für die Leichtigkeit, mit der man ihnen etwas suggeriert. Das Unwirkliche beeinflusst sie fast ebenso stark wie das Wirkliche. Sie haben die sichtliche Tendenz, zwischen beiden keinen Unterschied zu machen. Auf die Fantasie des Volkes gründet sich die Macht der Eroberer und die Kraft des Staates. Auf sie besonders muss man wirken, will man die Massen hinreißen. Alle bedeutenden geschichtlichen Ereignisse, die Entstehung des Buddhismus, des Christentums, des Islam, der Reformation, der Revolution und in der Gegenwart der drohende Einbruch des Sozialismus, sind die unmittelbaren oder entfernten Folgen starker Eindrücke auf die Massenfantasie. Es haben denn auch die großen Staatsmänner aller Zeiten und Länder, inbegriffen die absolutesten Despoten, in der Volksfantasie die Basis ihrer Macht erblickt, und sie haben niemals versucht, gegen sie zu regieren. Ich habe, sagte Napoleon zum Staatsrate, Zitat, den Krieg in der Vendée beendigt, indem ich katholisch wurde. In Ägypten habe ich Fuß gefasst dadurch, dass ich mich zum Muselmann machte. Und die italienischen Priester gewann ich, indem ich ultramontan wurde. Würde ich über ein jüdisches Volk herrschen, so würde ich den salomonischen Tempel wieder aufbauen lassen. Zitat Ende. Seit Alexander und Cäsar hat vielleicht niemals ein großer Mann besser gewusst, wie auf die Massenfantasie Eindruck zu machen ist. Napoleons ständige Sorge war, sie zu erregen. Darauf sann er in seinen Siegen, seinen Reden, seinen Abhandlungen, seinen Handlungen und noch auf seinem Totenbett. Wie macht man auf die Massenfantasie Eindruck? Wir werden es gleich sehen. Einstweilen sei nur gesagt, es geschieht niemals durch den Versuch, auf Verstand und Vernunft, das heißt durch Logik, zu wirken. Nicht mittels einer gelehrten Rhetorik vermochte Antonius, das Volk gegen die Mörder Cäsars aufzuwiegeln, sondern dadurch, dass er ihnen Cäsars Testament vorlas und ihnen Cäsars Leichnam zeigte. Alles, was die Fantasie der Massen erregt, stellt sich in der Form eines ergreifenden und klaren Bildes dar, das allen Nebensinnes bar ist oder nur einige wunderbare oder geheimnisvolle Tatsachen im Gefolge hat. Einen großen Sieg, ein großes Wunder, ein großes Verbrechen, eine große Hoffnung. 100 kleine Verbrechen oder 100 kleine Unfälle werden auf die Massenfantasie nicht die geringste Wirkung ausüben. Wohl aber wird jene durch ein einziges großes Verbrechen, einen einzigen großen Unfall, möge er auch viel weniger mörderisch als die 100 kleinen Unfälle zusammengenommen sein, tief erschüttert. Die Influenza-Epidemie, infolge deren vor einigen Jahren in Paris 5000 Menschen innerhalb weniger Wochen starben, machte auf die Volksfantasie wenig Eindruck. Freilich ward diese wahre Hekatombe nicht durch ein sichtbares Bild kenntlich, sondern nur durch die täglichen statistischen Berichte. Ein Unfall, der statt 5000 nur 500 Menschenleben verschuldet hätte, aber dies an einem einzigen Tage auf einem öffentlichen Platze, in recht sichtbarer Weise zum Beispiel der Zusammenbruch des Eiffelturmes, hätte im Gegenteil einen ungeheuren Eindruck auf die Einbildungskraft ausgeübt. Der wahrscheinliche Verlust eines Ozeanfahrers, von dem man irrtümlich glaubte, er sei auf hoher See untergegangen, erregte die Massenfantasie 8 Tage lang außerordentlich. Nun zeigt die Statistik, dass in demselben Jahre 1000 große Schiffe verloren gingen. Aber um diese sukzessiven Verluste, die doch viel größere Menschenleben und Warenzerstörungen bedeuten, als bei dem erwähnten Ozeanfahrer es hätte vorkommen können, kümmerten sich die Massen nicht einen Augenblick. Nicht die Tatsachen als solche sind es also, was die Volksfantasie erregt, sondern die Art und Weise, wie sie sich verteilen und darstellen. Sie müssen sozusagen durch ihre Verdichtung ein packendes Bild, welche die Seele erfüllt und ergreift, bewirken. Wer die Kunst, die Einbildungskraft der Massen zu erregen, kennt, der kennt auch die Kunst, sie zu regieren. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im November 2024.